Wenn man schon verliebt ist und man weiß es noch nie, ist die Liebe am schönsten oder finden sie nicht? Wenn das Herz schon redet und der Mund noch nicht spricht, ist die Liebe am schönsten oder finden sie nicht? In diesem Stadion blüht das Auge so wie Radio. Das ist ihm eine Warnung, doch man selbst hat keine Ahnung. Dass man schon verliebt ist und dann plötzlich jetzt liegt. Und da muss man sich finden, oder finden sie nicht. Mir geht's wunderbar, denn ich sing das ganze Jahr. Gut geht's dem Papi, gut geht's der Mutti, gut geht's dem Baby und alle sind gesund. Ja, so sag ich stets, wenn mich einer fragt, wie geht's. Gut geht's dem Papi, gut geht's der Mutti, gut geht's dem Baby und alle sind gesund. Sogar die liebe alte Großmama, die bessere Zeiten sah, steht heute da und jubelt. Mir geht's wunderbar, mein Kanari singt sogar. Gut geht's dem Papi, gut geht's der Mutti, gut geht's dem Baby und alle sind gesund. Bleiben ein Leben lang, ein ganzes Leben lang. Ich wollte mir mit dir so schön die Zeit vertreiben, ein Leben lang, ein ganzes Leben lang. Und wärst du nicht bei mir, dann wäre mir nach dir sonst und wann. Drum reite mich zu dir mit einem unwiderstehlichen Zwang. Ich habe das Gefühl, ich könnte bei dir bleiben. Ein Leben lang, ein ganzes Leben lang. Mein Herz liegt dir zu Füßen, warum hebst du's nicht auf? Es lässt dich zärtlich grüßen und schaut zu dir hinauf. Es wartet schon ein Weilchen, dass ich mich einmal bück. Es wär das dreiste Feilchen, dass ich am Wege blüh. Mein Herz liegt dir zu Füßen, warum hebst du's nicht auf? Es lässt mich zärtlich grüßen und schaut zu mir herauf. Es zittert wie im Fieber und blüht vor Sehnsucht auf. Und geh ich doch vorüber, dann wenigstens tritt nicht drauf. Valerie, Madara, alle Mädchen sind ein bisschen tralalala. Valerie, Madara, auch die Männer sind ein bisschen tralalala. Jede Frau, tralala, weiß genau, tralala, wenn man liebt, ist man schon nicht mehr normal. Auch die Herren, tralala, haben's gern, tralala, denn verrückt sind sie selber oft total. Valerie, Valerie, tralala, alle Menschen Blümchen, tralala, tralala, oh lala, oh lala, in die Rinde macht er alle, tralala.